1. Der Uhu jagt. Der Uhu jagt Hasen. Der Uhu jagt Hasen in der Nacht. Der Uhu jagt Hasen in der Nacht und junge Rehe. 2. Die Eule stürzt. Die Eule stürzt in die Tiefe. Die Eule stürzt in die Tiefe, um zu jagen. Die Eule stürzt in die Tiefe, um zu jagen und zu fressen. 3. Harry Potter wartet. Harry Potter wartet auf seine Eule. Harry Potter wartet auf seine Eule und die Post. Harry Potter wartet auf seine Eule und die Post am Morgen. 4. Die Eule sitzt. Die Eule sitzt auf einem Ast. Die Eule sitzt auf einem Ast im Baum. Die Eule sitzt auf einem Ast im Baum und beobachtet Frösche. Die Eule sitzt auf einem Ast im Baum und beobachtet Frösche und Mäuse. 5. Die Eule jagt. Die Eule jagt in der Nacht. Die Eule jagt in der Nacht Mäuse. Die Eule jagt in der Nacht Mäuse im Wald. Die Eule jagt in der Nacht Mäuse im Wald, auf Wiesen und Feldern.